auf ihre Gesundheit. Es war einmal ein Königreich, das von einem hochtrabenden König regiert wurde. Er hörte niemals auf seine wohlmeinenden Berater, sondern traf Entscheidungen nach seinen eigenen Launen und Vorstellungen. Er hatte eine Tochter, die Tara hieß. Die war klug und witzig, aber sie hatte das Verhalten ihres Vaters wirklich satt. Der stellte oft wirklich alberne Regeln auf und die Menschen in seinem Königreich lachten oder schüttelten den Kopf darüber. Diese Karotten sind unglaublich. Stimmt doch, Tara? Ja, schon. Sie sind köstlich. Ich erkläre hiermit, dass jeder im Königreich von nun an nur noch Karotten essen darf. Was? Aber das wird die Untertanen sehr unglücklich machen. Gewiss nicht, Tara. Das Königreich liebt mich und wird auch diese neue Regel lieben. Aber nach einer Woche hatte es der König satt, jeden Tag Karotten zu essen. Bäh, Karottenkuchen, Karotteneintopf, Karotten überall. Ich habe sie satt. Dann haben die Leute vielleicht auch die Regeln satt. Ich denke, du hast recht. Ich werde es widerrufen. Und so waren seine Untertanen sehr unglücklich darüber, wie der König regierte. Es lebte aber in dem Palast eine Magd namens Lucia. Sie war eigentlich eine Fee und obwohl sie sehr jung aussah, war sie 1000 Jahre alt. Lucia hatte eine andere Freundin, Sparkles. Sparkles war eine Blumenelfe. Sie war ein liebes und fröhliches kleines Ding und lebte im Garten inmitten der schönen Blumen. Zusammen hatten sie sich viele Jahre lang um die königliche Familie gekümmert. Guten Morgen, Lucia. Welche Neuigkeiten hast du für mich? Hat der König irgendwelche Regeln aufgestellt? Oh, Sparkles, unser König ist so verrückt. Ich kann nicht verstehen, wie er so schreckliche, alberne Regeln aufstellen kann. Der letzte König war doch nett, oder? Das war er, zumal er Karotten überhaupt nicht mochte. Wer lacht da? Oh nein, es ist der König. Schnell, versteck dich, er darf dich nicht sehen. Oh, Lucia, hast du gelacht? Guten Morgen, Eure Hoheit. Yes, ich habe gelacht, weil dieser Garten macht mich sehr glücklich. Oh ja, ich verstehe. Da dieser Garten mir gehört, muss jeder ihn lieben. Die Blumen hier sind so schön. Kein Garten kann noch schöner sein als meiner. Ah, mein König, eigentlich ist dies eine Blume. Alberner König, ich werde dir eine Lektion erteilen. Sie riechen wirklich sehr... Oh, ja. Yeah. Auf Ihre Gesundheit. Der König war sehr überrascht. Auf meine Gesundheit? Das hört sich gut an in meinen Ohren. Jeder sollte mir gute Gesundheit wünschen, wenn ich niese, nicht wahr? Naja, klar, ich... Siehst du, stimmst mir zu. Jeder wird es auch tun, da ich ein König bin und jeder seinen König liebt. Ich erkläre hiermit, dass jedes Mal, wenn ich niese, das gesamte Königreich sagen muss, auf ihre Gesundheit. Der König ging und war furchtbar stolz auf sich. Oh, Sparkles, was hast du getan? Mach dir keine Sorgen, Lucia. Ich habe ein bisschen Glück in diesem magischen Feenstaub gewischt. Mal sehen, was als nächstes passiert. Die Boten wurden durch das ganze Königreich geschickt und die Menschen versammelten sich um sie. Hört alle her! Der König hat eine neue Regel gemacht, die besagt, dass alle seine Untertanen bei jedem Nieser, den seine Hoheit macht, die Worte sagen müssen. Auf ihre Gesundheit! Wer das nicht tut, der wird hart bestraft. Was ist nur mit unserem König los? Still! Die Soldaten können dich hören. Wir müssen tun, was sie sagen. Und so gehorchten die Leute des Königreiches. Jedes Mal, wenn der König nieste, wurden die Glocken geläutet und die Leute sagten alle: Auf ihre Gesundheit! Nun lebte in diesem Königreich ein armer Hirte namens Aaron. Er war ein ehrlicher Mann und auch sehr klug. Er war keiner, der immer alles gut und richtig fand, was andere sagten, sondern trat immer für das ein, was gerecht und fair war. Eines Tages saß er vor seinem Haus, als Freunde kamen, um ihn zu begrüßen. Schau, hier sitzt der ehrliche Hirte Aaron. Aaron, lass uns dir helfen. Komm mit uns. Wir bringen dir die Kunst des Diebstahls bei und du wirst nie erwischt werden. Eine schöne goldene Uhr wird dabei rausspringen. Ich könnte alle Golduhren der Welt stehlen, und würde mich niemals reich fühlen. Du musst dich nicht reich fühlen. Du kannst sie stehlen, damit wir uns reich fühlen. Alles klar? In diesem Moment begannen die Glocken des Reiches zu läuten. Oh je, dann niest der König. Er hat wirklich eine riesige Nase. Sei ruhig, sag einfach die Worte, okay? Auf Ihre Gesundheit. Auf Ihre Gesundheit. Aaron stand jedoch nur da und sagte überhaupt nichts. Seine Freunde bemerkten die Wachen und stupsten ihn an. Aaron, was machst du? Siehst du denn die Wachen nicht? Ich sehe sie, aber ich sehe keinen Grund, warum ich dem König jedes Mal gute Gesundheit wünschen muss. Eigentlich finde ich das sogar ziemlich verrückt. Ich kann ihn nicht einmal niesen sehen. Psst, sei still, Aaron. Willst du denn, dass die Wachen uns hören? Oh nein, es ist zu spät. Aaron drehte sich um und der Wärter hinter ihm hatte alles gehört, was er gesagt hatte und starrte ihn jetzt wütend an. Du wagst es, schlecht über den König zu sprechen. Sprich die Worte, die der König dir befohlen hat, oder du wirst zum Palast gebracht. Mach, was du willst. Ich habe keine Angst vor dem König und ich weigere mich, die Worte zu wiederholen. Und damit brachte die Wache Aaron in den Palast. Als der König hörte, was Aaron gesagt hatte, war er sehr wütend. Wie kannst du es wagen, mir Schlechtes zu wünschen? Sorgst du dich nicht um deinen Herrscher? Ich wollte ihm nie Schlechtes wünschen, Eure Hoheit. Aber ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich albern, Ihnen eine gute Gesundheit zu wünschen, wenn ich Sie nicht niesen sehen kann. Albern? Findest du mich, den großen Herrscher dieses Königreiches, albern? Wie kannst du es? Vater, schau dir diese hübschen Blumen an, die ich... Oh, wer ist dieser Mann? Dieser Mann wagt es, meine neue Regel zu missachten. Es ist die beste Regel, die ich je gemacht habe. Gibt es tatsächlich jemanden, der es wagt, gegen die Regeln meines Vaters zu verstoßen? Willst du meinem Vater denn keine Gesundheit wünschen? Ganz und gar nicht, Hoheit. Ich sagte ihm nur, dass ich es etwas albern fand. Aha, das fängt ja an, interessant zu werden. In diesem Moment tauchte plötzlich Sparkles unter der Blume auf, die Tara hielt. Die hatte wieder magischen Feenstaub dabei und der ging direkt in Taras Nase. Oh, auf Ihre Gesundheit. Was? Du hast es ihr gesagt. Warum sagst du es dann nicht zu mir? Du wagst es zu lachen? Aber ich habe nicht gelacht. Genug. Du sollst deine Strafe haben. Wachen, nehmt diesen Mann mit und werft ihn in die Höhle des Löwen. Die Wachen nahmen Aaron bei den Schultern und warfen ihn in die Höhle. Die war tief und kalt. Es gab kein Entkommen und Aaron musste warten, bis der tückische Löwe in die Höhle gelassen wurde. Aber Aaron war schnell. Er kramte ein paar Fleischstücke heraus, die er in seiner Tasche hatte. Er nahm auch einen Schlaftrunk heraus und goss ihn auf das Fleisch. Dann legte er es auf den Boden und versteckte sich hinter einem riesigen Felsen. Als der Löwe in die Höhle gelassen wurde, brüllte er laut und schrecklich. Und der arme Aaron hatte große Angst. Aber der Löwe roch das Fleisch und aß alle Stücke schnell auf. Ja, ja, guter Löwe. Iss die alle auf. Oh, oh nein! Der Löwe war wütend, dass jemals sein wohlerwartetes Abendessen gestört hatte. Er erblickte Aaron und brüllte schrecklich. Oh nein! Bitte friss mich nicht! Nein, nein, nein! Und damit war der Löwe fest eingeschlafen. Er schlief die ganze Nacht friedlich und Aaron war ganz sicher vor allem Schaden. Dennoch blieb er für alle Fälle wach. Am nächsten Morgen kamen die Wachen, um Aaron zu suchen und waren sehr verblüfft, ihn lebendig und lustig zu sehen, während der Löwe friedlich an seiner Seite schlief. Sie brachten ihn zum König, der noch verblüffter war, ihn zu sehen. Wie hast du es geschafft, den Löwen zu entkommen? Und Aaron erzählte dem König, was er getan hatte. Wohlan, aber du weißt jetzt, dass ich es ernst meine. Wünschst du mir jetzt eine gute Gesundheit? Es tut mir leid, Hoheit, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Dann wirst du in die Grube geworfen mit den Wildschweinen. Wachen, führt diesen unverschämten Mann ab. Der arme Aaron wurde in die Grube geworfen und kaum sah er sich um, als er schon die Eber auf sich zukommen sah. Aber auch hier kam Aaron schnell auf eine Idee. Er holte seine Flöte heraus und spielte eine so schöne Melodie darauf, dass die Eber nicht anders konnten, als dazu zu tanzen. Die ganze Nacht tanzten und tanzten sie, bis die Eber schnaubten und müde waren. Am nächsten Morgen, als die Wachen in die Grube kamen, fanden sie Aaron noch am Leben. Sie waren erstaunt, als sie die Eber sahen, die nach seiner Musik tanzten. Sie brachten ihn zum König und erzählten alles, was sie gesehen hatten. Als die Prinzessin von den tanzenden Ebern hörte, begann sie herzlich zu lachen. Mann, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Sehr gut. Wenn Bestrafungen dich nicht umstimmen, werden es vielleicht Geschenke tun. Der König nahm Aaron mit an einen fernen Ort und zeigte ihm ein Haus aus reinem Gold. Es leuchtete so hell, dass Aaron nicht den Blick davon abwenden konnte. Ist es nicht schön? Das könnte dir gehören, wenn du mir eine gute Gesundheit wünschst. Ein Haus aus Gold? Auf ihre Gesundheit, auf ihre Gesundheit, auf ihre Gesundheit. Nein, nein, ich kann es nicht tun. Selbst wenn sie mir alle Juwelen und Goldstücke der Welt geben, kann ich nicht bestochen werden. Der König war schrecklich verwirrt. Er wusste nicht, was er noch tun oder sagen sollte. Ich bin ratlos. Ich habe keine Möglichkeiten mehr, deine Meinung zu ändern. Wohlan! Bis ich einen Weg gefunden habe, dich dazu zu bringen, mir gute Gesundheit zu wünschen, wirst du unter meiner Aufsicht im Palast stehen. Sobald du mich besser kennenlernst, wirst du mir mit Sicherheit diese schönen Worte vorsingen. Aaron war sehr belustigt vom selbstverliebten König. Trotzdem nahm er das Angebot des Königs an. Nicht, dass er irgendeine Wahl gehabt hätte. Über mehrere Monate blieb Aaron und genoss sein Leben im Palast. Er redete mit allen und so erfuhr bald jeder, wie weise und gerecht er war. Auch der König bemerkte, was Aaron da tat. Und weil sie sich mehr miteinander unterhielten, fing der König bald an, mehr über sein Königreich zu erfahren. Da Aaron ein bescheidener Hirte war, erzählte er dem König von allen Sorgen des Volkes. Ich habe viel von dir gelernt. Die Menschen in meinem Königreich scheinen jetzt viel glücklicher zu sein. Und das liegt daran, dass ich auf deinen Rat höre. Willst du nicht mein königlicher Berater werden und weiter im Palast leben? Ich würde sehr gerne Ihr Angebot annehmen, mein König. Und so wurde der König bald weiser. Und im Laufe der Zeit begannen alle seine egoistischen Seiten zu verschwinden. Das Königreich war jetzt viel glücklicher geworden. Eines Tages sah der König, wie Tara und Aaron sich liebevoll ansahen. Er erkannte, dass die beiden sich, seit Aaron im Palast war, unsterblich ineinander verliebt hatten. Tara, meine Liebe, wenn du mit Aaron zusammen sein willst, habe ich keine Einwände. Er ist ein weiser Mann und ich würde mich freuen, wenn du mit ihm verheiratet wärst. Oh, danke, Vater, denn ich liebe ihn wirklich sehr. Die Hochzeit fand am nächsten Tag statt. Und wie sich alle freuten. Sogar Sparkles tanzte zur Musik. Sparkles, versteck dich, bevor dich jemand sieht. Oh, niemand wird mich sehen, Lucia. Sie sind so beschäftigt, die Musik zu genießen, genau wie ich. Und als sie tanzte, fiel ein bisschen ihres magischen Elfenstaubs auf den König, Tara und Aaron. Oh nein, nicht nochmal. Hä? Oh. Ha, ha, hachi. Ha, ha, hachi. Ha, ha, hachi. Sie sahen sich alle an und waren sehr überrascht. Auf unsere Gesundheit. Auf unsere Gesundheit. Auf unsere Gesundheit. Und so lachten sie und lachten und waren glücklich.